So, immerhin habe ich in den letzten 5 Sekunden noch gemerkt, dass ich auch auf dem Mischpult aufnehmen sollte. So, PC schalten wir mal ab. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen improvisieren. Unsere Gäste sind leider noch nicht da. So lange haben wir uns entschieden, jetzt labern wir ein bisschen Dünnpfiff hier und dann gucken wir mal, wie wir die Gäste dann nachher da möglichst unauffällig mit reinbringen. Ich muss mal eben meine Computerfenster ein bisschen hoch machen. Das heißt, wir fangen schon mal langsam an. Was habe ich denn Schönes? Ich muss mal eben gucken. Chats laufen. Oh, Traveling Jack ist jetzt auf 1000 Mics und der Groppi auch. Denkt dran, wir benutzen eigentlich IRC heute. Also wäre nicht das Schlechteste, den auch zu benutzen. Aber wir arbeiten heute auch zur Not mit 2 Chats. Da kommen wir auch gleich zum ersten Punkt. Irgendwer hatte so ein bisschen kritisiert oder angemerkt, dass wir uns nicht ganz so viel mit dem Chat beschäftigen sollen. Und ja, recht hat er. Das heißt, der Chat spielt weiter mit und er spielt auch weiter eine wichtige Rolle, aber ab und zu müssen wir ihn auch mal ignorieren und beim Thema bleiben. Was gar nicht so einfach wird, weil wir jetzt gleich 2 davon haben. Ja, heute wird es etwas schwierig, aber wir müssen diese Technik einfach mal ausprobieren. Das A-Team, hi, ich habe kein IRC. Du brauchst dafür gar kein IRC. Du brauchst auch gar keinen Client dafür. Das ist zwar schön, wenn man einen hat, aber man braucht ihn nicht. Ich habe auf unserer Podhost-Seite und auch auf den anderen Kanälen überall mal raufgeschrieben, es gibt da so eine Internetseite, auf die du gehen kannst. Da brauchst du nichts außer Java und IRC-Verweigerungsprinzip. Ah, okay, aber muss ich jetzt mal für die Konservenhörer dazu sagen, die sind jetzt natürlich schon genervt, dass wir so sehr auf den Chat eingehen, aber das ist heute einfach so, weil wir es einfach technisch ausprobieren, mit IRC zu machen. Und wenn das funktionieren wird, dann werden wir auf Dauer auch genau dorthin umziehen. Nicht, weil wir Traveling Jack nicht mehr haben wollten, sondern es gibt da ja diese Hardware, diese aus Amerika, die nicht so gut funktioniert, die kein Flash kann. Wir wollen ja jetzt kein Bashing anfangen, sonst geht das wieder los. Aber es gibt halt Hardware, die mit Flash nicht klarkommt und auch die möchten gerne am Chat teilnehmen und irgendwie müssen wir so ein Zwischending finden. Und IRC hat einen einzigen großen Vorteil, das kannst du auch mit dem Taschenrechner betreiben. Das ist echt so. Mit dieser Internetseite, da brauchst du nichts machen, außer deinen Nick eintragen und den Kanal Schweigende Mehrheit, also SCHW Mehrheit. Und schon bist du dabei. Also einfach geht's nicht. Okay, ich sehe aber, es sind auch noch ein paar auf 1000 Mics unterwegs. Ja, irgendwie müssen wir euch dann auch nochmal darüber führen. Hamburg 75 aus Leipzig finde ich natürlich auch süß. Das ist, liest sich gut. Okay, aber damit haben wir jetzt schon ganz viel Chat geredet. Wie gesagt, überlegt euch das nochmal, ob ihr nicht doch auch ein bisschen IRC mal ausprobieren wollt. Weil wie gesagt, wenn das richtig gut funktionieren sollte, ist das eher die Zukunft. Weniger Hall ist klar, ich habe nämlich mal den Notebook-Mikro heute ausgestellt und schon sollte das gehen. Jetzt gibt es auch noch chatübergreifende Diskussionen, warum einer Verweigerer vom IRC ist. Also wie gesagt, wir nehmen die Kritiken durchaus ernst und wir wollen auch wirklich den Chat nicht mehr ganz so, also wir wollen schon mehr, dass auch die Konservenhörer davon haben. Heute werdet ihr trotzdem noch mal einmal leiden müssen, weil wir das heute aus technischen Gründen einfach eben mal im Auge behalten müssen, wie das läuft. Sorry dafür, aber da müsst ihr mit leben. So, Chat ist Chat. Intro müsste man jetzt auf unserer Konserve auch hören, das haben wir auch geändert, das wurde so angemerkt. Also die ganzen Anmerkungen kamen jetzt von der letzten Folge, ich weiß nicht, ob du die gehört hast, mit den Monatsnews. Da hatte ich mal drum gebettelt, dass mal was kommt. Und es kam reichlich. Okay, ja. Das Feedback hatte ich so noch nicht mitbekommen. Aber ja, du setzt das ja gut um. Ja, wir lernen dran. Wir reden ja auch noch drüber, ob wir es zu zweit machen oder ob wir da einen Weg finden. Also auch da sind wir noch in Verhandlungen. Und ich muss das machen mal wir das wegen der großen Distanz zwischen unseren Wohnorten dann per Skype. Ja, mit so vielen Kindern, ja. Jetzt mal dich einmal zurückgehalten, jetzt da eins. Ja, vielleicht per Skype oder also auf jeden Fall wird sich da auch noch irgendwas finden. Da fragt nochmal einer, wie der IRC-Kanal heißt. Das ist natürlich für alle interessant, die mal live dabei sein wollen. Das ist Schweigende Mehrheit. Also da kommt immer so ein Hash vor und dann SCHW für wie Schweigende und dann dahinter Mehrheit. Ein Wort zusammengeschrieben. So, was ist noch? Wir brauchen immer noch dumme Loks für unsere riesige Loglese. Habe ich da eigentlich schon mal drüber ausgelassen, wie wir das machen wollen? Nee, das behalten wir auch erstmal für uns, bis es soweit ist. Irgendwann soll es mal eine Loglese geben, die was Besonderes ist. Vielleicht wird es ja auch nie was, deswegen will ich jetzt auch nicht so viel erzählen. Auf jeden Fall, wer nochmal so Loks findet, also jetzt nicht mit 1000 Rechtschreibfehlern, das ist ja nicht, also sondern wo einer so wirklich so richtig zeigt, dass er eigentlich nicht weiß, wovon er redet, sowas interessiert uns. Oder ja, irgendwas Kurioses halt. Das muss ja nicht immer auf Kosten anderer sein, Gottes Willen. So, was haben wir noch? Interessant finde ich bei der Gelegenheit, jeder sollte mal sich seinen ersten Log-Eintrag durchlesen. Stimmt, das nehme ich mich nicht mit aus, denn ja. Bei mir ist das auch nicht so ganz richtig. Ja, stimmt. Ich glaube, ich hatte da irgendwie das Cache reingeschrieben oder so. Ich muss gleich mal gucken, ich weiß es gar nicht. Ich staune im Moment gerade mal eben, wie viele überhaupt teilnehmen heute live. Stimmt, aber das mit dem ersten, ja, den sollten wir uns auch mal rausholen. Sollten wir mit gutem Beispiel vorangehen? Ja, schreib dir mal, warte mal, hast du was zu schreiben? Gleich. Mach mal eine Liste. Schreib mal auf, das ist ein gutes, das können wir beim nächsten Mal mit einbauen, das ist eine coole Idee. Außerdem müssen wir für unsere Shownotes auch mal ein paar Notizen machen. Obwohl letztes Mal hatte, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendeiner hatte das Ding fertig, bevor ich überhaupt drüber nachdenken konnte. Das war echt super, also nach den Monatsnews. Also er hatte mir das alles gleich zusammengestellt, echt super geil. Das können wir auch online gemeinschaftlich machen. Es gibt auch so schöne Sachen wie hier Google Docs und ähnliche. Gibt es auch von anderen Anbietern so Dokumente, wo du mit mehreren Leuten darauf zugreifen kannst. Ja, kann man das parallel gleich tippen? Muss man tatsächlich mal gucken, ja. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Müssen wir mal sehen. Solange sich keiner meckert, müssen sie mit dem, was bis jetzt kommt, leben. So, was haben wir noch? Achso, wir wollten mal, mir fällt das mal auf, wie gesagt, heute leidet ihr noch mal ein bisschen. Long Tom Silver ist jetzt auch auf 1000 Mikes im Chat aufgeschlagen. Auch dir einen schönen guten Abend, aber heute machen wir eigentlich ein bisschen IRC. Also wenn du auch ausprobieren willst, dann weißt du wo. Nee, was wir erwähnen wollten, Gewinnspiele, weil da so eine Gewinnspielflut im Moment läuft. Ich glaube, wir machen keins. Oder wolltest du deine Kinder vielleicht verlosen? Nee. Jetzt habe ich da schon so viel investiert in Gehirn. Stimmt, kriegst auch nichts wieder, wenn die jetzt weg. Also, nee, Gewinnspiele wird es bei uns auch nicht geben, nur so am Rande. Ich fand es einfach, dass irgendwie alle Gewinnspiele machen, müssen wir wenigstens mal sagen, dass wir keins machen und das auch nicht vorhaben. Ja. Was haben wir? Oh, jetzt ist Long Tom Silver. Nee, ist auch noch nur noch da, egal. Was ich gestaunt habe, ist dir das mal aufgefallen, was für eine Mega-Event-Flut im Moment einsetzt. Also jedes Kuhdorf, das mehr als 3 Kühe und 2 Schafe hat, scheint jetzt ein Mega-Event zu machen. Also mir war das schon aufgefallen, als die Bremer ihr Projekt Game hatten. Kurz danach gab es ja schon so ja, wie kleine Wettbewerbe, so Bewerbungswettbewerbe, wer denn jetzt im Folgejahr Projekt Game machen darf. Mhm. Und dann hatte ich gedacht, okay, hoffentlich kehrt Ruhe ein. Das war ja eine Weile so, aber jetzt geht das ja irgendwie richtig rund. Ja, also ein bisschen merkwürdig finde ich es fast. Und wenn man kein Mega auf die Beine gestellt kriegt im eigenen Ort, dann ist man ja auch nichts, ne? Ja, vor allem Mega alleine reicht ja nicht mal mehr. Wenn ich genau hingucke, dann ist es sogar noch so, dass irgendwas da sein muss. Es muss das Größte, Längste oder man hat den Längsten oder was auch immer. Also hast du das mit den Österreichern damit gekriegt? Nee. Also ich habe das mehr oder weniger weggedrückt, weil die irgendwie, die haben ja sogar in lokalen Gruppen bei Facebook noch ihr komisches, oder wie hieß das? Ich habe es jetzt gar nicht aufgeschrieben. Da gibt es auch so ein Projekt 2013 in irgendwo in Österreich. Mhm. Erstmal haben sie es einfach Projekt genannt, obwohl das ja nur von der Namensgebung her ein bisschen unglücklich ist. Es ist nämlich nicht der Nachfolger. Und dann wollen sie 2000 Caches legen dafür. Also, jo. Ja, genau. 2000 Qualitätscaches. Ja, natürlich. Ist also nur herausragende Qualität, was sonst? Höchstens 10% Tradis. Ja, aber es steht immerhin wieder drin, dass es aber wieder, es ist wieder irgendwie weltgrößte, längste und dickste und größter Durchmesser und so. Mhm. Also, dann gibt es in Propora, glaube ich, noch eins. Gibt es jetzt eigentlich schon irgendwie eine Erweiterung vom Mega-Event? Weil Mega sind ja nur 500. Ich meine, das mache ich ja nächste Woche in der Dorfkneipe. Du meinst diesen Gigakram, ne? Ja, gibt es ja, jetzt ein Giga-Event? Noch offiziell wohl nichts. Also hatte man ja gehofft in Leipzig, dass er das macht. Aber ich denke mal, das ist das Nächste, weil die drehen ja alle am Rad. Ja, dann gibt es also ein neues Icon. In Österreich 2000 Caches rund um das Event. Was soll denn der Schwachsinn? Also sorry, ist ja gut gemeint, aber da, also nee, sorry, da kommt nichts mehr raus, bin ich mir ziemlich sicher. Also ist mir nur so aufgefallen am Rande. Was haben wir noch Schönes? Heute müssen wir einen Battle-Tweet einführen. Wir haben es noch gar nicht ausgepackt, fällt mir auch gerade ein, wenn die Gäste kommen, müssen wir nochmal unsere Schälchen hier füllen. Unser Gabentisch ist leer. Jungs, nein, ich sehe da noch so viele Frösche. Ja, das reicht für heute gerade noch. Aber wir sind ja schon, wir nehmen ja schon kein Flatter mehr, weil dann sind wir ja gewinnoptimiert. Nee, Gewinn, was war das? Gewinnorientiert und müssen das nachher versteuern. Das ja. Haben wir ja schon dicht gemacht. Aber so über so ein paar Haribo oder Tüte, das muss gar nicht teuer sein, würden wir uns immer freuen. Ich habe gehört, mit allen Podcasts werde ich bebettelt. Entweder wollen sie Geld oder sie wollen spenden. Wir wollen was zu essen. So. Was haben wir noch? Okay, ich gucke gerade. Ab und zu dreht der Chat hier mit und ab und zu nicht. Also mit IRC muss ich noch ein bisschen arbeiten. Die Schluchtenscheißer. Ich hab's mir extra verkniffen, jetzt habe ich es doch. Aber ich habe es nicht gesagt. Genau, 2000 wasserdichte Filmdosen wird es geben. Wasserdichte Filmdosen? Ja, ich habe es vergessen. Filmdosen sind ja nicht wasserdicht. Nee, hör auf. Außer die von... von wem eigentlich? Mac S. Wie sagt Kescher noch? Scheiße, wie peinlich. Olli McFly. Dessen Dosen sind wasserdicht. Glaubt er jedenfalls. Er hat dann auch ein Bild gepostet. Gut, das Logbuch war halbiert. Wahrscheinlich war es zu feucht. Aber lasst ihm den glauben. Ist schon okay. Tüten sind okay, wenn sie sich nicht in Dosen befinden. Ja, Tüten sind am besten Tüte in Tüte. Ach, wir wollen da nicht schon wieder drauf eingehen, glaube ich. Okay, was haben wir noch? Habe ich schon gesehen, Olli McFly, habe ich schon genannt. Dann wollte ich noch auf die Kanäle hinweisen. 1000 Mikes, da hört ihr selber zu, das wisst ihr, dass wir da sind. Jedenfalls die live zuhören. Dann Potspot, da kann man das Ding downloaden als Konserve. Das muss man gar nicht bei 1000 Mikes machen. Ich mache schon mal ein bisschen Vorspann und Nachspann noch mit drauf, damit das mehr über Potspot geht. Damit ich mal einen Ort habe. Klappt aber nicht. Und dann sind wir auch noch bei Google Plus, also bei Google Kalender und bei Facebook. Also wenn einer nicht mitkriegt, dass wir gesendet haben, dann ist er auch nicht im sozialen Netzwerk. So. Tüten sind okay, solange sie sich nicht in Dosen befinden. Ja, Tüte ist okay, aber Tüte in Tüte. Nimm mal eine Aldi-Tüte, tu mal noch eine Aldi-Tüte rein und da eine Dose rein. Das sparkt schon beim Zugucken. Das ist, boah. Aber es ist interessant, was sich da so alles ansiedelt. Ja, stimmt. Also aus biologischer Sicht. Ja. Ich glaube, meine Tochter hat auch beim Cashen erst gelernt, dass Spinnen gar nicht so bär sind, dass man sich die doch auch mal angucken kann. Boah. Ich denke da jetzt gar nicht drüber nach. Ich muss jetzt mal eben scrollen hier. Ich habe jetzt so ein bisschen das Problem, dass ich nichts mehr habe. Wir haben jetzt 20.39 Uhr und unsere Gäste, die um 20.15 Uhr eintreffen wollten, sind nicht hier. Hast du eine Telefonnummer von den beiden? Nee, ne? Selbstverständlich. Echt? Nicht. Nicht, das ahnte ich. Also wir sind gut vorbereitet. Das sind allerdings auch die ersten Gäste, die nicht kommen. Also sie hatten ja geschrieben, dass es halt knapp wird mit 20 Uhr, deswegen haben wir 20:15 angesetzt und hatten eigentlich gedacht, das soll alles so passen. Wir können jetzt natürlich so tun, als wir die gekommen wären. Ich stelle dir die Fragen und du antwortest. Wir ziehen die völlig durch den Kakao, aber das ist ja auch irgendwie scheiße. Du kannst ja nebenbei mal von den beiden, die haben ja jeweils einen eigenen Account, das erste Log vorlesen. Ja, stimmt, die haben ja auch noch nicht ganz so viele. Dann fangen wir zumindest... Also wenn wir jetzt ein bisschen orientierungslos wirken. Klein an, dir durch den Kakao zu ziehen. Wenn wir so ein bisschen orientierungslos wirken, dann ist das tatsächlich so, weil eben unsere Gäste nicht kommen. Das haben wir jetzt noch nicht gehabt. Wir müssen also so ein bisschen irgendwie versuchen, zwei Chats zu bespielen. Hast du nicht in irgendeiner Podcast-Beschreibung reingeschrieben, dass wir irgendwie auch gerne experimentieren? Hey, wir machen heute mal einen Podcast zu zweit. Das stimmt. Das hatten, glaube ich, auch noch nicht. Ach, guck mal, das ist der Chat sagt gerade, also wie gesagt, heute lebt ihr mit dem Chat und wenn wir keine Gäste haben, bleibt uns nichts mehr als der Chat. Die sind auf dem Apple-Kino-Event hängen geblieben. Ja, das kann natürlich sein. Die versuchen da verzweifelt, den Chat von 1000 Mikes zu benutzen, aber leider ist diese minderwertige Hardware ja nicht in der Lage. Wie, auch das iPhone 5 hat kein Flash? Das ist aber ärgerlich. Ach, ruf doch wen an. Genau, die Spontansprechstunde, die Idee ist gar nicht schlecht, aber er hat mir seine Telefonnummer nicht mitgeliefert. Oder die sind hier alle mit dem Fernsehsender unterwegs, die haben noch einen Extremcacher gesucht. Ja, das, ja, mit MDR, das kann natürlich auch sein. Das kam ja heute über die, über, wo kam das rein? Ach, Grüne Forum. Das MDR. Und dann kam natürlich, was kam musste. Es kamen die entsprechenden Bezeichnungen. Aber es hat ja sehr langsam angefangen. Also der erste Eintrag war ja erstmal nur der Smiley mit dem Popcorn. Der Gedanke kam doch allerdings auch. Der zweite war, glaube ich, zweimal Smiley mit Popcorn. Ja, stimmt. Also, und dann fing es erst so langsam an. Wir müssen mal eben dazu sagen, damit die Leute überhaupt wissen, wo es ist. Sucht einfach im grünen Forum mal nach MDR. Ich habe das jetzt auch nicht griffbereit hier. Weil doch, so du bist mit der Maus fast drauf. Echt? Wo? Ein bisschen höher? Ach ja, ich habe es ja noch als Link abgelegt. Forum Geoclub. Und da findet man unter Geocaching Regional Sachsen-Anhalt. Das Deutsche? Überschrift Extremcacher fürs MDR-Querformat gesucht. Genau. Vom Autor Queroland. Das ist eine Sarah. Vermutlich ist das ein Mann, aber der hat gedacht, bevor ich die auf die Fresse kriege, tue er so, als wenn er ein Mädchen ist, dann sind sie harmlos. Dann, die erste Antwort war schon gleich Popcorn. Ja. Also sie wollen Bericht über das Geocachen machen. Aus der spannenden Welt des Geocaching. Und genau, ich lese das den entscheidenden Satz mal vor. Für einen Dreh im Oktober suchen wir deshalb jemanden, der uns in die spannende Welt des Geocaching mitnimmt und das möglichst extrem. Extrem in Großbuchstaben. Das ist der Moment, wo vermutlich so viele den Kotzkrampf gekriegt haben, dass sie nicht antworten konnten. Und HCY hat dann erstmal mit einer Tüte Popcorn geantwortet, sonst gar nichts. Danach kam der Nächste, der hat dann zwei Popcorn-Tüten mit aber extrem dazwischen. Dann geht das eine ganze Weile weiter, wo es eigentlich, ich fand es also recht höflich immer noch so. Ja, die ersten Logs waren entspannt. Ja, überhaupt gar nichts Böses. Dann kam nochmal der Queroland, also der MDR-Kacker. Ich weiß, Presse ist bei euch nicht so beliebt. Aber schaut euch doch mal ein paar Folgen an. Wir versuchen wirklich mal quer an Themen zu gehen und daher nicht unbedingt wie jeder Standardbeitrag. Der am Ende nur eure Verstecke aufdeckt. Smiley. Ja, der Smiley ist, weil sie doch aufdecken. Würde mit Sicherheit ein schöner Beitrag und hoffentlich eurem Herbie gerecht werden. Also sie hat damit sozusagen bewiesen, dass sie echt zu dämlich ist zu begreifen, wie sehr sie daneben gegriffen hat im grünen Forum. Und dann wurden die Stimmen auch schon deutlicher und haben ihr mal erläutert, Mädel, du fragst schon nach Extrem, wir wissen noch, was dabei rauskommt. Geil fand ich, dann haben die alle erzählt, hör mal, das ist eigentlich nur Wandern, das ist voll langweilig. Ja. Ach so, geil, ey. Sie hat es dann aber tatsächlich noch weiter versucht. Also es ist wirklich, und verspricht, dass das ganz toll wird. Und nee, sie diskutiert ernsthaft noch immer weiter mit den Leuten. Also, naja, lest es euch mal durch. Ich glaube, da ist noch für reichlich Seiten gesorgt. Da wird es noch viel zu lachen geben. Da hat Mönch mal sympathischerweise gesagt, Manzi soll auch toll sein. Ach, entschuldigt, dass wir uns darüber lustig waren, aber es ist so absurd, das noch im grünen Forum zu fragen, dass ich einfach mich, ja, so, ich muss ab und zu heute, wie gesagt, wir haben keinen Gast, deswegen gucke ich heute echt mal auch in den Chat, ob da noch Fragen sind. So. Da wird sich doch bestimmt, ich sag mal nicht, wer bewerben. Ja, das könnte ich mir allerdings auch vorstellen. Stimmt. So, die ersten finden unseren Podcast gar nicht. Die sind im Chat, aber hören den Podcast. Das ist auch nicht schlecht. Auch mal spannend. Okay, wir gucken mal weiter, was wir euch noch so ein bisschen erzählen können. Also ich denke mal, eine halbe Stunde kriegen wir gefüllt. Ansonsten müssen wir echt die Gäste leider heute abhaken. Es ist jetzt eine halbe Stunde über den Durst. Also gedacht waren ja heute, eingeladen hatten wir Christine 1309. Die cached seit 7. Juli 2011. Und das letzte Mal angemeldet war sie auf Geocaching. Kommen sehe ich jetzt gerade. Was haben wir da für Gäste eingeladen? 18. August 2012. Lebt die noch? Zumindest auf Geocaching. Und hat 158 Founds. Und wir hatten gedacht, naja, es wurde so oft wieder nach Newbies gefragt. Ja. Die passt, ne? Genau, die hatten wir ja zuerst angesprochen. Dann hat sie gesagt, dass ihr Freund Docker81HH genau, ist das sie herbringt. Und dann haben wir gesagt, dann soll er sie ja nicht nur herbringen, er soll gleich mit reinkommen. Ja, der ist noch länger dabei, siehst du das? seit 3. Dezember 2010 und der war das letzte Mal am 26. Juli aktiv. Also vielleicht sind die auch verstorben, als war das hier eingeladen. Nein. Das wollen wir nicht hoffen. 153 Founds, also. Ja, die sind einfach mal entspannt dabei, das ist man gar nicht mehr gewohnt, wenn man in ein Profil reinguckt. Ja, aber das täuscht du dich, glaube ich. Ich hatte nämlich da reingeguckt und mir fiel so auf, dass sie am Anfang echt sehr viel gecached haben. Also wirklich üppig. Und dass das dann immer weniger wurde. Deswegen fand ich sie als Gast auch gar nicht mehr so interessant, um auch mal jemanden zu hören, der, wo man so langsam merkt, der hat eigentlich keine Lust mehr. Warum nicht? Und was hat die gestört? Also das war so der Grund, sie einzuladen. Und jetzt gucken wir uns mal den ersten Log an. Vom 15.07.2011. Von wem ist denn das jetzt überhaupt? Von ihr oder von ihm? Das muss... Wer ist denn das? Das ist er. Also, gucken wir mal. Von wann habe ich gesagt? 2011? 27.11.2011. Also wenn ihr heute abspringt, weil es zu langweilig wird, kann ich verstehen. Tut uns auch echt leid, aber ja, ne? So ist das bei meinem Leben. Es ist ja nun nicht so, dass ich nicht auch schon mein Handy in der Hand habe und versuche nebenbei bei Facebook was zu posten. Das muss ich nochmal gucken. Wann hat er den gelockt hier? Am 15.07. Sag mir doch mal eben dein WLAN-Passwort. 15.07.2011. Nimm das WLAN von oben. 15.07. Ich sag das doch nicht laut hier. Schade. Ich glaube, das soll man nicht machen. Dann stehen sie alle parken vorm Haus und machen Kinderpornos. Das von oben ist... Ach so, nee, das ist nicht freigegeben. Warte mal, ich gebe dir gleich das Passwort. 15.07.2011. Wir wollten jetzt den ersten Log vorlegen, aus Verzweiflung schon. Oh, Docker hat geschrieben, sehr schön versteckt, war schon fast zu dunkel, um ihn zu sehen. DFTC. Ja. Ja. Ja. Und sie hat geschrieben, auch als ersten Log den gleichen Cache auf Caching-Tour mit Docker 81HH gefunden und besonders entzückt über den Anblick der Hello Kitty-Figur. Inhalt war etwas nass. Wir haben aber mit dem Tempo alles wieder trockengelegt und hoffentlich gut verschlossen. Okay, sind jetzt also auch nicht irgendwelche Dichter, aber muss man. Na, die Dose gleich gepflegt, das ist ein toller Anfang. Ja, eben. Vorbildlich, wie langweilig. Traffic Jack reit da noch auf der Wunde rum, du alter Sack. Ich wüsste auch gern, wo die Gäste sind. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht mal anrufen ist auch gut. Also, Kinder ist aus der Konserve. Wir sprechen gerade mit dem Chat. Schaltet heute lieber ab. Ich glaube, aus Konserve hört sich das heute einfach nur gruselig an, weil es völlig wirr wird. Wir warten jetzt eine halbe Stunde auf unsere Gäste und sie kommen auch nicht durch. Ich werde den beantworten, den Fragebogen bestimmt. Wie weit denn deren Anreise? Ja, so 20 Kilometer. Also eigentlich, ja, es gibt nichts, was es eigentlich dagegen spricht, dass die hier sein müssten. Die stehen draußen auf der Straße. Genau, wir haben das Klingeln nicht gehört. Kann aber auch nicht sein, weil Heike ist oben und die passt auf. Was ist denn da im Heckenland los? Der hat sich hier bei Foursquare irgendwie verirrt. Bei Foursquare? Warte, ich mache jetzt mal was anderes. Ich gebe dir jetzt erstmal das Passwort. Von was eigentlich WLAN wolltest du haben, ne? Das müsste der Asus-Router sein. So, jetzt wartet alles gespannt, dass ich hier mein Passwort bekannt gebe. Ja. Kannst es lesen unten in den Kommentaren. Also ohne die ersten, das, ne? Das markiert, das. Genau, das ist das Passwort für dieses Budwig unten. Ja. Ja, Jungs. Was machen wir jetzt? Können die sich jetzt was wünschen? Oder kommentiert doch die neuen Apple-Klamotten. Nee, das kann ich echt nicht machen. Also dieser Bashing-Krieg da zwischen Apple und anderen. Mika, auch du sollst doch heute IRC benutzen, Kinders. Mensch, mach doch keinen Mist mit mir. Wieso sind die jetzt alle wieder bei 1000 Mikes? Ich sehe übrigens keinen Kommentar mehr. Ja, weil ich dein Passwort ja erstmal. Hast du es? Das Passwort? Ach, hattest du noch nicht? Danke. Hast du es jetzt? Ja, jetzt habe ich es. Okay, dann kann ich jetzt mal die. Jetzt kann ich unser. Also, wenn es ein bisschen wie klingt, wie gesagt, sind wir. 20 Kilometer zu Fuß ist eine Ansage, ja. Schöne Grüße an Heike. Ja, die ist oben. Die ist froh, dass wir den Keller ausgebaut haben, weil die hat jetzt immer ihre Ruhe. Ja, die Ersten verlassen uns jetzt schon wieder. Kann ich auch verstehen. Ach, Mann. Ja, Danger, Seeker, tut mir ja auch leid. aber was sollen wir machen? Ja, weiß ich auch nicht. Wollen wir jetzt noch warten oder was machen wir jetzt? Scheiße, jetzt haben wir eine Menge Live-Gäste. Wir haben eine Live-Show und die Gäste sind nicht da. Ey. Wir gehen, wir gucken mal. Wir haken die Gäste jetzt mal ab. Ich guck mal, was wir für die... Kann ich noch jemanden grüßen? Ja, das ist eine gute... Ich guck mal eben, was wir für die Monatssendung oder was, ja, was für die Monatssendung gedacht war. Vielleicht haben wir da was Schönes. Was wir. Ich fange einfach mit Dienstagsrunde an. Dann werfen wir mal das Schiebteam noch mit in den Raum. Monatsnews. Komm, wir machen die Monatsnews. Ich muss das mal aufmachen. Also wenn es jetzt ein bisschen ruckelt, sorry, aber wir müssen halt einzeln immer jetzt hin und her klicken. Ja, das ist ja das Geilste überhaupt. Also das muss ich ja mal gestehen. Ich muss erstmal wieder hin und her klicken. Durchfliegen. Achso, das ist nicht lausig, sondern lustig. Naja, wieso? Wenn er das lausig findet, ist das doch okay. Also ich habe kein Problem damit, wenn einer das jetzt nicht so toll findet, was hier abläuft. Das tut mir auch echt leid für ihn. Und wenn wir als Hörer verlieren, tja, tut mir das auch leid. Aber ja, dann ist das halt so. Oder wir machen tatsächlich den Fragebogen. Los, wir machen den Fragebogen heute mal. Ja, wie kommt dein Name zustande? Ich wollte dich fragen. Nee, jetzt habe ich schon angefangen. Arschgerät. Okay, wir machen heute Fragebogen mit mir. Dann kann ich zumindest die Chats ein bisschen im Auge behalten, weil sonst wäre ich jetzt völlig irre, wenn ich jetzt Evernote auch noch dazu aufmache. Du kannst lesen und Fragen beantworten gleichzeitig? Ja, nicht nur das. Gleichzeitig muss ich auch drüber nachdenken, was sie da schreiben. Und zwei Chats lesen, ja. Stimmt. Ja, und da du liest ihn ja auch mit. Also. Gut, dann wäre das ja geklärt. Zweite Frage, wie bist du zu diesem Hobby gekommen? Warte mal kurz. Ich bin so ganz der Groppi, also wir sollen ja den Chat nicht so beachten, aber der Groppi schreibt gerade, ich glaube, es ist reine Willkür. Und ich glaube, viele werden wissen, warum ich lachen muss. Ich werde morgen alle meine Caches dicht machen für eine Woche. Das Protestaktion. Ach, scheiße, hätte ich wie so Whisky vorgetrunken. Okay, der Name ist, erstmal müssen wir mit dem Namen anfangen. Also Buddy habe ich irgendwann mal beim Fußball, hat mir irgendeiner den Spitznamen verpasst. Der war dann aber schon besetzt bei Groundspeak, was nicht so überraschend war. Ist ja in England, Englisch ist es ja. Wieso Buddy, das heißt so D-Buddy. Ja, deswegen musste ich irgendwas machen, habe ich ein D davor gesetzt für Deutsch. Deswegen heißt das auch nicht D-Buddy. D-Buddy. Sondern D-Buddy. Gut, dass wir mal drüber sprechen. Die Buddy. So, was haben wir noch? Jetzt wird's spannend, ne, Rikscha. Glaub mir, mein Leben ist nicht so spannend. Nee. Los, frag mich. Wie bist du zu diesem interessanten Hobby gekommen? Oh. War es ein Extrem-Cash? Ja. Wie bin ich zu dem Hobby gekommen? Muss ich erstmal. Ja, genau. Ich habe damals 2004, zu Weihnachten 2004, haben Mama und Papa mir ein PDA vom Aldi geschenkt. Dieses Ding, wo man hinten die Antenne aufklappen musste, was ein geiles Teil. Und zur Autonavigation. Ich glaube, sonst hätte ich mich mit Heiko irgendwann scheiden lassen, wenn wir sowas nicht gekauft hätten. Und da haben wir dann festgestellt, Mensch, da muss man noch was anderes mitmachen können. Und dann habe ich über Weihnachten Zeit gehabt und geforscht. Und dann habe ich, man glaubt es nicht, navicache.de gefunden. Navicache.com gefunden und habe dann angefangen zu cachen. Oder habe gedacht, ich probiere es mal aus. Sind dann abends bei Schneetreiben mit Mama und Papa, die waren da auch schon 60, über 60, und Heike hier zum Bundeswehrübungsplatz und haben echt bescheiden den Cache gesucht und nicht gefunden, weil es geschneit hat ohne Ende. Ich muss eben lachen, weil der Chat ist doch ab und zu einfach, ich muss dann lachen, tut mir leid. Ja, stimmt, es quatscht kein Gast dazwischen. Dafür darf Marco heute aber auch ab und zu was sagen. Und dann haben wir diesen Cache nicht gefunden, das war das Beste daran. Aber ich fand es so geil, ich bin am nächsten Tag wieder los und habe dann Icarus gefunden von, wie heißt er noch, von dem du auch die Caches übernommen hast zum Teil. Das ist der gute Supermax. Supermax, genau. Von dem habe ich dann, ich glaube von dem war der, von dem habe ich den ersten Cache gefunden mit Blick übers Bundeswehr. Ein völlig langweiliger Cache, der lag da oben in der, ich glaube in so einer Filmdose. Die war damals noch dicht. Lachte da rum und dann hat es mich sofort gepackt. Also ohne Wenn und Aber. Ja, kann man nicht anders sagen. So, wer bei Facebook unterwegs ist, der kann dort nach Geocaching-Podcast die schweigende Mehrheit suchen, falls er es noch nicht getan hat, und findet dort jetzt live ein Foto unserer Gäste. Ja. Wirklich? Ja, ich glaub's dir auch. Ich gehe jetzt nicht rüber, sonst verliere ich ja alles außer Augen. wir bauen ja so schon alles zusammen. Wie lange bist du denn schon dabei? Oh, das, ich glaube, das wissen langsam alle. 2004, Dezember 2004, um genau zu sein. Und darf ich auch fragen, wie alt du bist? Ja, muss ich jedes Mal überlegen. So ab 18 habe ich nicht mehr so mitgezählt. 45. Also genau einer von denen, der gerne um Kinderspielplätze rumschleicht mit langem Mantel und Bonsche in der Tasche. Wie viel Caches hast du gefunden und wie viel hast du gelegt? Du hast den Beruf vergessen, du Dussel. Ist egal. Ja, hast auch recht. Ja, Beruf frage ich hinterher. Wenn du mich jetzt nicht verpfiffen hättest, dann hätte das gar keiner gemerkt. Nee, wir wollen ja richtig sagen. Programmierer bin ich. Und wie viele Caches? 8.700 und ein paar zerhackte. Also nicht viel. 8.700 jetzt. Und damit bist du auf der Rangliste auf Platz? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ich ganz ehrlich nicht. Ich habe letzt geguckt, als wir nach Gästen wieder gesucht haben. Nach mir haben welche gelockt. Mit denen hatte ich mal kurz kommuniziert. Die haben in 2 Jahren 7.500 Founds, was auch immer gemacht. Und da wusste ich, du brauchst nicht mehr gucken, wie viel du bist. Irgendwo weit hinten. Ich war früher immer unter den ersten 100 in Deutschland. Und irgendwann bin ich da rausgeflogen und dann habe ich nicht mehr geguckt. Das hat mich damals schon nicht so interessiert. Ich gucke mir die Statistik gerne an, aber nicht wegen der Zahl, die drin ist, sondern wie sich das entwickelt. Die Zahl ist mir schon echt immer, ja. Was programmiere ich? Ich programmiere für so eine kleine, nenne jetzt das mittlerweile ein Konzern, für eine große Konzern, für einen großen Konzern Tools für die Leute. Ich habe dich so noch gar nicht gefragt, was du beruflich machst. Nee, aber das A-Team fragt mich schon, was ich programmiere. Du siehst, ich reagiere auf alles. Also jetzt, ja. Auf das Sofa würde ich mich jetzt auch setzen. Ja, du warst ja schon hier. Du musstest ja oben auf den harten Stühlen sitzen, mein lieber Kohling. Also einmal kommst du nur. Dafür haben wir jetzt die Coin, die können wir jetzt wegschmeißen, die wir heute verteilt hätten. Jetzt haben wir 20.57 Uhr. Ich glaube, die Gäste kommen nicht. Was haben wir denn? Du musst mich das nächste Bei fragen. Zwei Gästen hättest du jetzt heute eine helle und eine dunkle loswerden können. Ich nehme den Helmet, kein Thema. Nee, es gibt immer nur eine. Ja, er war nur... Er ja, war eine nur, für Docker und eine für Christine. Nee, er war nur mitgelaufen. Achso. Ja, ja. Dann nehme ich die helle. Ja, das kriegen wir hin. War dein erster gefundener Cache? Ich sag mal, der Chat wird so lange, dass er nicht mehr auf eine Seite passt. Mein erster gefundener Cache, was ich sagte vorhin, das ist dieser Icarus hieß der. Genau, Icarus hier oben im Bundeswehrgebiet. Ich wollte da einen neuen hinlegen. Jetzt stelle ich dir die Frage trotzdem noch, damit ich die nicht auslasse und du haust mich wieder in die Pfanne. Was soll denn das hier? Ja, Mensch, ich bin das nicht gewohnt, als Gast hier zu sein, ne? Welche Gäste? Genau, die waren bestimmt nur vorgeschoben. Das war ein Fake. Ich wollte endlich mal die ganze Sendung für mich haben. Ja, wenn wir zu schnell sind, drehen wir danach das Ganze um. Was kommt denn? Jetzt muss ich erstmal warten, bevor ich die Frage stelle. Nachher sind wir zu schnell. Nee, dann bist du dran. Das da kennen wir gar nicht. Hast du schon mal ein Giga-Event besucht? Ja, Leipzig fast. Hat er ja leider nicht gemacht, der Kleine. Welche Software benutzt du für die Cache-Verwaltung außer GSAK? Ich habe die Frage tausendmal gestellt, das muss ich selbst überlegen. Nö, eigentlich nur GSAK. Nee, gar nicht wahr. Ich habe so ein paar selbstgeschriebene Tools. Die wechseln mir das Punkt in Komma, damit ich das dann in Autoroute übernehmen kann. Und für die Bilder habe ich auch ein eigenes Tool mir geschrieben. Also um diese Bilder fürs Montana zurechtzufügen, weißt du, kannst du ja mittlerweile die Spoiler-Bilder aufs Gerät laden. Genau, da habe ich mir auch selbst was geschrieben. Ich glaube, das gibt es sogar irgendwo im Internet. Hat nur nie einer benutzt, weil es danach gleich was Besseres gab. War nicht so wirklich, ja. Was wollte ich nicht mehr dazwischen quatschen? Tue ich ja nicht. Jetzt bin ich ja gefragt. So, was haben wir noch? Welche Internetseiten außer GC.com benutzt du regelmäßig zum Thema Geocaching? Also Foren, Blogs, Podcasts, Twitter, Facebook, Google+. Ja, mittlerweile tatsächlich wieder das grüne Forum. Ich benutze die nicht, ich lese das nur. Das grüne was? Das grüne Kotzforum da für News. Ach was? Ja. Ich muss ja, wenn wir für diese Monatsnews ist das gut. Da liest du teilweise echt interessante Geschichten, die noch nicht so breit getreten sind. Das muss man denen schon lassen. Also ich habe wirklich gezuckt. Ich habe heute diesen Link gesehen zu den Extrem-Caches und da stand schon bei zum grünen Forum. Klicke ich nicht? Ja, ich habe geklickt. Doch, ja, das geht ja so schlimm, ist auch nicht. Also ich lese was aus dem Abendblatt vor, wenn wir kein Thema haben. Tönnies, du sollst auf IRC gucken. Wir sind nicht besoffen, wir arbeiten noch dran, aber noch sind wir nüchtern. Wir hoffen eigentlich immer noch, nee, eigentlich hoffe ich jetzt um 21 Uhr nicht mehr. Ich glaube, die haben uns echt vergessen. Was ein Scheiß, ey, komm, die brauchen sich ja nicht nochmal melden, ganz ehrlich. Also, das ist ja wohl, naja. Die haben sie im Datum vertan, die stehen hier morgen Abend vor deiner Tür. Ja, ich sag da jetzt nicht, in welcher Sprache programmiere ich? In Deutsch, nee, Visual Basic, aber VB.net. Hattest du schon mal Probleme wegen Cachen mit Jägern, Förstern, der Polizei? Polizei, ja, tatsächlich, Wasserschutzpolizei. Also nicht mit Heike, die hat da zwar auch gearbeitet, aber nicht mit ihr. Als wir hier im Hamburger Hafen tatsächlich offen, warst du da nicht sogar mit? Nein, ich hatte noch nie irgendwie, nein. Doch, da hast du meinen Kuli versenkt. Da kamen die Bullen noch an und Stimmt, gefragt, was wir da machen. Und die Oma von nebenan hat sie verscheucht und ja, hat da war gesagt, ich soll ich. die Jungs in Ruhe lassen. Da war ich hochkonzentriert, da musste ich doch auf diesen komischen Pfeiler da Ja, kraxeln. genau. Genau, und du hattest unten Zeit, die Polizisten anzupöbeln. Ja, also man muss es, ja, habe ich überhaupt nicht. Also man muss es mal so sagen, wir haben ein Pixel-Cache, ich glaube, das war Pixel gemacht. Ja. Pixel und John, glaube ich, haben den zusammengelegt. Irgendeiner hat bestimmt auch gleich den Link da wieder, den kommen wir dann ja auch in die Shownotes. Und da sind wir hochgekrabbelt, da muss man ins Wasser und dann so einen Pfosten hochkrabbeln, so einen einsam verlassenen. Und nebenan war so ein Schiff, ja, so ein kleines, so eine Yacht mit Omi und Oppi drauf. Und Omi war hochbegeistert, was wir da machen und guckte auch die ganze Zeit aufgeregt zu. Und dann kam die Wasserschutzpolizei und fragte uns ja, zu Recht, warum wir mit einer Strickleiter und Anglerhosen diesen Pfeiler hochklettern. Und ich habe gesagt, weil wir Lust zu haben. Und ja, das fanden die wohl nicht so witzig und reagiert ein bisschen zickig. Und ich habe gesagt, naja, ich habe auch zickig reagiert. Ja, angemacht habe ich sie nicht, habe gesagt, soll uns Ruhe lassen oder so ähnlich. Auf jeden Fall fing dann die Oma an, die beiden zu bepöbeln, dass sie doch verschwinden sollen und die Jungs in Ruhe lassen. Aber vom Feinsten. Genau, die hat also wirklich derart auf diese Polizisten eingebrüllt da, dass die echt verschwunden sind. Also Ich habe war auch erst die cool. Polizisten gar nicht wahrgenommen. Ich habe mich dann umgedreht, weil die Oma auf dem Boot da anfing zu schimpfen und dachte, was ist jetzt denn los? Und Ja. habe dann eigentlich gedacht, die hat Stress mit der Ja. Wasserschutzpolizei und ich bin außen Die vor. beiden uns, ja. Ja, wo Mika gerade fragt, was das lustigste Erlebnis war. Also ganz ehrlich, das war auch mit das Witzigste, was ich hier erlebt habe. Also diese Oma hat uns in Schutz genommen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also die ganze Aktion war cool. Oben auf diesem Pfeiler war eine Birke, die hatte so 3 Zentimeter Durchmesser. Da haben wir das Seil rumgewickelt. Ja, zur Sicherung. Ja, da hing so 5 Meter die Strickleiter runter und dann ist Marco mit Anglerhose die Strickleiter hoch auf diesen Pfeiler rauf. Das war schon. Ja, großes Kino. Kann man nicht anders sagen. Zumal diese Angler-Warthose ja wirklich so weit ist. Ich Ja. glaube, ich könnte hochhüpfen, mich umdrehen dabei und würde mich wahrscheinlich in der Hose drehen, aber nicht mit Hose. Das stimmt, die hingen ja auch immer oben fest. Das war ja, wir hatten auch nicht die Strickleiter, wir hatten diese wie hieß die Stabo? Genau, wir hatten die Stabo mit, die dann auch zweimal runterfiel. Genau, und damit hing ich dann oben erstmal mit der Stabro und der Hose zusammen dann oben fest und konnte gar nicht so schnell runter, wie ich wollte. Stimmt, stimmt. Ja, was soll man machen? Also da hieß es sonst ja immer, runterkommen sie alle, aber das Runterkommen war da wirklich das Problem. Interessant beim Chat gerade, da habe ich eben aufgeschnappt von der Bullenherde. Da stand was mit den Lost Places. Die schnappen ja wirklich die alten Fragen wieder auf hier, die wir rausgelassen Wie haben. stehst du zu Lost Place Caches? Ja, genau. Wie stehst du zu Lost Place Caches? Ja, was willst du denn dazu sagen? Sag du mal, was meinst du Ne, ich denn? habe dich jetzt gerade gefragt. Ja, aber jetzt bist du mal dran. Wenn wir heute schon so langweilig sind, dass uns alle Gäste vergraulen, alle Zuhörer vergraulen, dann bist du auch mal dran. Also ich habe jetzt wirklich schon einige Wochen gar keinen Lost Place mehr angeguckt, weder vor Ort noch online. Finde ich eigentlich immer noch interessant, ja, aber es wird tatsächlich immer schwieriger. Weil natürlich auch die Polizei langsam aufmerksamer wird. Ja, Viel mehr Hauptproblem. Besucher sind. Lost Place ist ja gar nicht mehr Lost, wenn da ein Cache liegt. Ja. Ja, leider schwierig. Aber für mich ist immer noch eine gewisse Faszination da. Ja, aber für mich ist ehrlich gesagt die Zeit beim Cachen vorbei. Also Lost Place, ja, fand ich immer toll, das hat auch Spaß gemacht. Aber ich finde, es hätte beim Cachen nichts mehr zu suchen, weil es einfach zu viele sind. Das wird nichts mehr. Du machst jeden Lost Place mittlerweile kaputt damit. Und das ist das, was mich stört. Ja, wenn es verboten ist, dann gilt für mich sowieso, wenn ich mit gesundem Menschenverstand sehen kann, dass es verboten ist, dann lasse ich es auch. Wenn ich sehe, dass da ein Schild dran gehängt wurde, der Zaun aber völlig durchlöchert ist, weil es einfach nur versicherungstechnisch verboten ist, dann gehe ich da trotzdem rein. Kann man jetzt drüber streiten, aber wie gesagt, wenn es eindeutig verboten ist, dann lasse ich es. Und ich würde auch mittlerweile tatsächlich einen SBA loggen oder zumindest den Review anschreiben. Einfach um, nicht weil ich irgendeinmal reinwürgen will, sondern weil ich da Schaden vom Cachen abhalten will. Es sind einfach mittlerweile, sorry, das ist jetzt echt nicht böse gemeint und es war auch nicht früher alles besser, aber die Prozentzahl ist vielleicht gleich geblieben, aber die Anzahl der Beknackten ist höher geworden und das ist eindeutig zu merken. Dazu braucht man sich nur mal auf den Lost Play stellen und gucken, was da kommt. Ich kann immer noch dieses Bild, wo haben wir das mal gesehen, weiß das noch, wo da 10 Leute mit Fahne über Lost Place gelaufen sind? Ja. Wie absurd geht's eigentlich noch? Oder Bilder, wo 3-jährige Kinder aus dem Fenster im Lost Place gucken. Und genau deswegen, sorry, macht für Lost Places eine eigene Plattform. Da gehört's hin, zumindest jetzt. Wenn da jetzt wieder irgendwelche Leute anderer Meinung sind, ne, dann habe ich da gar kein Problem mit. Aber ja, Bullenherd im Chat, siehe Magdeburg. Was war da? Da war eine große Lost Place-Serie, die irgendwie so durch halb Magdeburg ging mit mehreren Caches, die alle zu einer kleinen Serie von, weiß nicht, 6 Stück oder sowas gingen. Also ich habe mir die selber nicht so genau angeguckt. Aber es gab dann eine Truppe, die ist dann unter der Woche vormittags besoffenen Kopfs aufs Dach gestiegen. Das sind alle dicht gemacht worden, ne? Ja, und traurig hießen die. Die sind von der Polizei dann vom Dach geholt worden, zu Recht natürlich. Ja, klar. Ja, allein schon besoffen auf dem LPC, dann noch auf dem Dach rumkraxeln, dann noch zu sagen, ja, wir sind Geocacher, also das ist in mehrfacher Hinsicht einfach nur bescheuert gewesen. Also es gibt auch noch eine ganz klare zweite Sache. Lost Place, gut und schön. Das Problem ist, ich habe auch, jetzt geht's wieder los, dann werfen mir das nachher wieder andere vor, aber auch da, früher war nicht alles besser, es war aber anders und mir hat der Teil halt besser gefallen. Wie kann man denn im IRC schreiben? Einfach anmelden, dann kannst du da unten in der Leiste, ganz unten hast du eine Leiste, da kannst du was reintippen. Früher hat so ein Lost Place meistens, tut mir jetzt echt leid für früher und ähnliches, aber es ist halt so, da bist du hingegangen, der hatte 6-7 Stationen, wenn es hochkam. Und du hast aber Zeit gehabt in jedem Gebäude, oder was heißt Zeit, das hast du heute auch, aber du hast die Muße gehabt, dich in jedem Gebäude oder auf dem Gelände umzugucken. Heute haben diese Lost Places irgendwie 85 Stationen und an jeder Station muss ich 7 Sachen finden und der Lost Place hat 3 Räume. Sorry, aber das ist nicht mehr meins, weil da irgendeine Station finde ich auch aus Versehen auf jeden Fall, da komme ich gar nicht drum rum. Und so eine Caches machen mir einfach keinen Spaß. Ich will ja die Lost Place, also ich finde Lost Place muss ein gutes Gemisch aus Verstecken und Gucken sein. Und das ist heute meistens nicht mehr der Fall. Aber auch da bin ich jetzt echt nicht, ich bin nicht der Bekehrer. Also ich erwarte nicht, dass jetzt alle meiner Meinung nachkommen. Also ich finde es bei den Lost Places immer noch traurig, wenn man das mit ansieht, wenn man nach einer längeren Zeit wieder zu einem Platz hinkommt. Also ich hatte ja, ja selber mal eine ganz kleine Serie mit Lost Places. Das war schon wirklich spannend, dort nach 3 Monaten nochmal durchzugehen mit den Fotos, die wir am Anfang bei der Cache-Auslegung gemacht haben. Wie es dann aussieht, ne? Und das war schon ein Hammer. Obwohl sich die Cacher da eigentlich noch ziemlich gut benommen haben. Es gibt noch ganz andere Orte. Naja, ihr habt doch früher mal diesen, wo war der? In dem Gebäude mit dem Altenheim. Ja, das meine ich, die Serie, genau. Und die ging ja sogar noch, zu der Zeit war es ja wirklich noch harmlos. Stell dir mal vor, das würdest du heute machen. Also man muss das mal beschreiben. Das war ein Altenheim, das wirklich... Das war eigentlich eine kleine Klinik. Ja, aber da lagen so viele Windeln rum. Also lassen wir es mal so beschreiben. Also jedenfalls sind etliche Gebäude gewesen, auf einem einzelnen Gelände, ziemlich weit außerhalb. Da wohnte auch drumherum keiner. Und die waren wirklich tipptopp in Ordnung. Wir sind da also durchgegangen und da hingen ja noch die Handtücher zum Trocknen auf. Das war ja unglaublich. Also wirklich ein verlassenes Gebäude, wo noch das Geschirr auf dem Tisch stand. Obwohl, das habt ihr, glaube ich, hingestellt zum Teil, ne? Das haben wir teilweise hingestellt. Ein paar Sachen standen aber auch. Also eine Kaffeetafel war komplett gedeckt. Ja, es sah aus, als wenn man da durchgegangen ist, hat man immer so ein Krabbeln im Nacken gehabt, weil man gedacht hat, shit was, jeden Moment... muss derjenige kommen. Das kann gar nicht angesehen, dass das nicht bewohnt ist. Aber es war so. Und zu der Zeit konnte man das auch noch machen. Und sorry, das würde heute keine 3 Wochen halten. Dann wäre dieses Gebäude überrannt. Und die Schokocoins von Sepp und Bertha, die sind echt lecker. Christine hat ihre schon fast aufgegessen. Ja, wir haben alles so schön vorbereitet. Wir haben Süßigkeiten, wir haben Schokocoins, alles da. Und dann kommt keiner. Es ist unfassbar. Also das ärgert mich schon noch ein bisschen. Ich hoffe, die haben eine gute Ausrede, warum sie nicht gekommen sind. Hey, aber so sind die restlichen Süßigkeiten nur für uns. Ja, das stimmt auch wieder da. Liest du alle Cash-Listings, bevor du losziehst? Ja, klar. Bei den paar Caches, die du so besuchst? Man könnte auch sagen, gar keins. Weil wenn es aufwendigere Caches sind, wo viele sagen, ja, dann lese ich die. Nee, mache ich auch nicht, weil die gehe ich selten alleine an. Meistens gehe ich mit Team Spikeman oder wir gehen mal los oder wer auch immer, so wie jetzt zum Klettern. Dann verlasse ich mich einfach drauf, dass einer von euch das gelesen hat. Ich bin da ehrlich. Also, ja, wir verlassen uns auf dich, weil du immer so gut vorbereitest. Genau, ich gebe es echt zu. Also ich lese so gut wie keins und ich ärgere mich mittlerweile, ich ärgere mich vor Ort dann oftmals, scheiße, das hätte man lesen können, hätte ich das sparen können. Das ist dann nicht Owner Schuld und dann schiebe ich es ab und zu mal auf den Owner. Das ist auch so ein Fehler, den ich mache, gebe ich auch zu. Ich bin manchmal zu ungehalten, das muss ich mir noch abgewöhnen. Da arbeite ich dran. Ja, was hilft's? Ja, was haben wir noch? Wie lockst du Caches, die dir nicht gefallen haben? Wer hat gerade Schluss gemacht? Wir? Oder sind wir nicht mehr zu hören? Doch. Ich muss jetzt mal gucken hier. Es ist im Moment ein bisschen schwierig, hier alles im Auge zu behalten. Nö, wir laufen aber noch. Also muss eigentlich noch gehen. Ich lock die früher viel zu böse. Das gebe ich auch zu. Ja, was mache ich heute? Heute benutze ich dieses Standard-Lock. Es gibt doch irgend so ein komisches Tool. Ich muss jetzt erstmal mein Snickers aufmachen, was Heike mir hingelegt hat. Das Schlimmste, was man machen kann, Schokolade essen beim Podcast, weil erstens knistert, zweitens schmatzt man und danach hat man eine belegte Stimme. Aber das ist, glaube ich, wir haben heute alle Hörer vergrault. Beim nächsten Mal kommt, glaube ich, keiner. so eine Sendung voller Schwachsinn, da habe ich auch euer Leben. Aber müsst ihr heute mit leben. Wo waren wir? Du wolltest von irgend so einem Tool erzählen, wie du deine Caches automatisiert lockst. Ja, genau, da gibt es nicht automatisiert. Ja, naja, doch, eigentlich ist es fast automatisiert gelockt. Ich muss mal eben gucken, wie das Tool heißt. Ich kriege das immer nicht selbst hin. Eigentlich habe ich mir das mal geholt, damit kannst du eine Signatur Loggen einfügen, ne? Nee, du kannst beim Loggen schon. Was war denn? Achso, da kannst du gleich die Smileys reinklicken. Ja, genau, und da kannst du Fettschrift benutzen ja, und sowas. Ja, genau, genau. Genau, und da hast du eine Signatur mit drin. Ja, genau. Die du damit ja, genau. Kannst. Und weißt du, wie das heißt? Nein. Ja, dann haben wir die gleiche Ahnung. Man merkt, wie gut wir heute uns vorbereitet. Ich weiß nicht, wie es heißt, verdammt, Hacke, ist auch egal. Auf jeden Fall kann man damit die Logs schöner bearbeiten. Little Helper ist das nicht. Nee, Little Helper habe ich einmal installiert und gleich wieder weggeschmissen, weil danach ging gar nichts mehr. Ja, für Grease Monkey ist schon ganz richtig. Ja, für Grease Monkey ist das auch ein Tool. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Das zeigt auch, oder das zählt immer die Founts mit, tut es aber in Wirklichkeit gar nicht, sondern es steht halt eins nebeneinander. Weil der Programmierer statt Plus wahrscheinlich einen Ampersand benutzt hat und dadurch immer, ne, schreibt er die hintereinander weg, anstatt die hochzuzählen. Das ist ganz merkwürdig. Aber auf jeden Fall, der belegt mir das vor. Oder haut mir auf Klick was rein. Und da habe ich einen Standardsatz für Gefundene und für Nicht-Gefundene. Und immer wenn ich merke, wenn ich jetzt was schreibe, ärgere ich mich. Und kein Owner hat es verdient, irgendwie, ja genau, GCBB-Code kann gut angehen. Das könnte gut sein. Dann benutze ich tatsächlich dieses, also wenn ich das Gefühl habe, bei dem Owner lohnt es sich nicht, weil der mir mit seinem Cache schon bewiesen hat, dass er nicht lernwillig ist. Ja, dann nehme ich dieses Standard-Log und gut ist das. Ich sehe da von Mika gerade im Chat, kommt doch zum LPC-Event. Ich hoffe, das ist ein Scherz, dieses Event, oder? Ja, alleine das ist ja schon das, was ich meine, LPC-Event. Ja, eben. Finde den Fehler. Genauso könnte ich aber behaupten, Dosen sind wasserdicht, also Filmdosen. Ne? Sind sie nicht? Nee. Außer bei Olli McFly. Gut, der springt auch mal vom Motorrad während der Fahrt jetzt. Also ist schon ein komischer Typ. Event in Pora 2003. Ja, gelesen und auch schon offiziell abgesagt. Bei Facebook habe ich eine Einladung gekriegt. Irgendwer hat gefragt. Kann man ja irgendwie machen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Jetzt auch mit Hall. Ja, wenn ich dicht rangehe, dann habe ich ein bisschen Hall. Das ist heute, wie gesagt, heute müsst ihr. Also, wer heute keinen Humor hat, schalt besser ab. Ich kann es echt geil antun. Ach, wie süß. Viel Vibe ist auch. Wieso ist sie jetzt auf 1000 Mikes zu sehen? Wollte heute eigentlich nicht der Troll dazukommen? Der hätte doch jetzt sein Vergnügen. Bitte erwähnen den nicht noch. Ey, dann fühlt er sich noch wieder dazu. Oh, der Typ ist wirklich. Ich wie gesagt, nur, dass du da jetzt noch mehr Stress im Chat hast, weil du gesagt, aufräumen musst. Mich stört ja nicht mal dieser Troll. Was mich stört, ist, dass es überhaupt solche Menschen gibt. Und dass die ihr Leben verschwenden mit sowas. Glaubt er denn ernsthaft, dass ich seinen Scheiß da lese? Mittlerweile sehe ich vorne den Namen und dann lösche ich das und ist das weg. So toll. Also ich solche armen Loser. Und gut, dann was Nettes, was man auch nicht erwähnen soll, ist die Nordseetaufe, hat der Alex gesagt. Deswegen erwähnen wir die heute auch nicht. Die große. Ist das wieder Schiff und Personalschiff? Oder? Entschuldigung, ich wollte es nicht, aber ich kann es nicht anders. Also es scheint dieses Mal nicht den elitären Kreis irgendwie so organisiert zu haben. Nee, das... Weil ich bin dieses Mal auf dem anderen Schiff. Echt? Ja. Nein. Und das auf ganz normalen Wege. Ich fasse es nicht. Oh, guck mal, wir werden jetzt schon, aber hier, Henny R. sagt uns schon, er sucht noch, er benutzt unseren Podcast für die Reisepreismitterung. Nicht mal ein Smiley hinter, also er meint das ernst. Also von daher, ja, Multitasking, viel weit. Wo waren wir denn? Jetzt wollen wir nicht ganz verkommen hier. Wie reagierst du auf die Logs, die deine Caches kritisieren? Also ich habe ja gar keinen offenen mehr. Doch. Nee. Natürlich. Hallo. Ach, die Wasser. Ja, natürlich. Wann war das letzte Mal ein Log? Das ist ein Multi. Da kommt doch in 10 Jahren keiner. Da kannst du nur einen Punkt machen und musst ganz schön viel investieren. Du musst durch matschiges, stinkendes Wasser. Genau, Wasser. Das ist richtig scheiße, so wie ich es liebe. Also, echt gesagt, zickig. Also mir geht es erstmal so, ob das berechtigt ist. Ich finde es erstmal völlig scheiße. Und sauer werde ich wirklich, wenn, so wie meinen letzten eigenen Cache, den ich alleine gelegt habe, wo ich zugeschrieben habe, ja, es ist so ein bisschen Lost Place, das liegt so zwischen 2 Gebäuden. Und davor lagen drei so Backsteine. Und der erste schrieb gleich, ja, ist ja voll hier alles vermüllt und ich den Cache gefunden habe ich auch nicht. Also echt, das ist kein Witz. Ich habe den in Augenhöhe an eine 2 Meter durchmessende Eiche gebunden. Der hing also ein Pettling am Baum runter, auf der Rückseite vom Baum, das muss ich schon zugeben. Aber der war nicht mal zugewachsen, sondern wirklich ein Baum mitten ein einzelner Baum. Oder ja, damit kannst du nicht rechnen, der hat einfach alle Verstecke abgesucht und nichts gefunden. Ja. Und da hat er sich ja beschwert über den Cache und da habe ich richtig so sehr stinkig reagiert. Ich erwähne jetzt mal nicht, wer das war. Henny, glaub mir, selbst ohne Smiley, ich habe überhaupt kein Problem mit Kritik. Das Einzige, was ich nicht mag, ist Trolle. Und wenn ich das Gefühl habe, einer trollt mich, dann fliegt er einfach raus aus dem Chat. Das ist gut, wir machen das einfach wie in China. Ich habe noch nie so viel von Demokratie im Chat und Ähnlichem gehalten. Also, von daher. Die Frage hat Potenzial. Was hältst du von T5ern? Also Klettern, Tauchen, Ehrenkodex-Logs? Ich liebe es, vor allen Dingen auf anderen Weisen zu machen. Das weißt du ja selber. Dazu muss ich sagen, ich habe jetzt gerade, das ist doch gar nicht lange her, mit Marco und wir waren noch 3, 4, ne? Haben das Rätsel ja zusammengelöst. Hier ganz in der Nähe gibt es einen Tauchcache. Oh ja, die waren wirklich. Ja, da muss man tauchen und so. Das, also, wie heißt das, der Ort da oben? Das ist der Kreidesee. Genau, Kreidesee in Hemmoor. Ja. Oder Hammer. Und da gab es einen T5, glaube ich, ja. Mystery. Also, der war schon ganz ordentlich in der Wertung. Und man sollte da eigentlich hinuntertauchen und diverse Stationen besuchen, wo dann Hinweise versteckt waren. Und wir haben uns dann aufgemacht und haben halt das World Wide Web durchtaucht, auf der Suche nach Hinweisen. Und sind dann nachher wirklich fündig geworden mit verschiedenen Sachen. Ein paar konnten wir per Logik lösen und so. Und irgendwann hatten wir wirklich die Lösung raus, ohne tauchen gewesen zu sein. YouTube ist sehr hilfreich gewesen, ja. Ja, genau, weil normale Taucher, die mit Cache nichts am Hut haben, halt auch irgendwelche Sachen gefilmt haben, die da unten sind. Da sind halt von der Tauchschule, wurde dann ein Schiff versenken, ein LKW, der natürlich vorher präpariert und von seinen Flüssigkeiten befreit wurde und sowas. Und da sollte man verschiedene Sachen raussuchen. Das war an sich sehr spannend, auch ohne jetzt die Tauchgeschichte. Ja, und dann hatten wir das raus und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir schon dabei sind und noch ein paar Tage Zeit haben bis zum Besuch vor Ort der Dose, haben wir noch den Multi versucht und haben den ja auch noch geknackt. Also die T5. Ja. Auf jeden Fall T5, klar. Das war schon richtiges Tauchen, was da normalerweise gefordert ist. Das haben wir uns aber auch gespart. Und die Owner waren echt geknickt. Also der Mystery-Owner, der hat es einfach so hingenommen. Aber die Owner von Multi, die haben da noch Log reingeschrieben. Hat der Mystery nicht auch irgendwas geschrieben? Ja, ja, weiß ich nicht mehr. Wurde schon relativ zickig reagiert, auch von anderen, dass da jetzt plötzlich alle das machen würden. Also ganz ehrlich, ich habe diese Koordinaten nirgendwo abgegriffen. Wir haben das zusammen gelöst. Ja, und die alle ist ja relativ. Wir waren zu, ich glaube, 5. Nee, Asko und danach kam noch Asko. Asko und Wichtel und da waren noch ein paar. Also die haben das ziemlich zeitgleich wohl gemacht, ja, zufällig. Es waren also 2 kleine Grüppchen, ja. Und sorry, wenn einer ein Cache versteckt, dass ich ihn so lösen kann, sein Problem, nicht meins. Also nur weil es ein T5 ist, muss ich ihn nicht als T5er lösen. Ne? Sehe ich absolut nicht so. Naja. hat jedenfalls Spaß gemacht. Ansonsten T5er, ich habe da kein Problem mit. Alles, was Tauchen ist, kommt sofort auf Ignore. Was Boot ist, lege ich immer zurück und warte auf den Winter. Ich habe auch mal ein paar mit dem Boot gemacht, aber ich habe da immer keinen großen Bock zu. Also so wie für Alster, ne, haben wir mit Team Spike meine Tour gemacht und die abgegriffen, dann war das okay. Aber jetzt für jeden Scheiß-Cache, ich habe mir den hier in Buxtehude auch angeguckt. Sorry, ich habe keinen Bock durch das Siffwasser darüber. Oh, was ist denn jetzt? Hat mich einer aus dem Webchat rausgeschmissen hier, aber muss mal eben gucken, ob ich noch im Chat bin. Ja, aktualisiere die Seite mal, ich glaube, bin gerade rausgeflogen. Also überall muss ich da nicht mehr hin. Ich muss mich mal eben wieder einloggen, damit ich da wieder... Aber wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, auch mit Klettern nicht. Da war ich am Anfang immer ein bisschen zickig mit. Naja, habe ich mir gedacht, ne, warum denn nicht? Mein Gott, wenn die Leute das wollen. Ich finde die immer noch sinnlos, weil das nicht jeder machen kann. Jedenfalls nicht ohne eine Ausbildung oder zumindest echt ein bisschen was gelernt zu haben. Zumindest sollte er das nicht. Und deswegen mag ich die nicht, aber... Da gibt es natürlich noch die Pfeifen, die ohne Sicherung da hochgehen, ne? Ja, sowas geht ja gar nicht. Also, mein Gott, da kriegt man dann beleidigende E-Mails und so. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Oh, jetzt bin ich aber nicht mehr der Gott von diesem Channel. Macht das was? Nö, bis jetzt benehmen die sich alle. Zur Not setze ich mich wieder zum Gott. Ja, und wir gehen ja jetzt am Sonnabend selbst wieder mit Sicherung. Männlichen Teil Team Spikeman. Ja. Das sieht dann immer sehr seltsam aus, wenn wir mit meinem VW EOS-Koffer, so ein Roll-Trolley, da sind die Klettersachen drin. Also mehr als eine Strickleiter haben wir ja auch nicht und ein bisschen Sicherungsmaterial. Und dann kommt Team Spikeman mit Pfeil und Bogen. Wenn uns mal ein Förster sieht, dann kriegt eine Herzattacke. Der glaubt, wir wollen das auswildern und haben den Koffer für die Tiere mit. Ja, erst mit Pfeil und Bogen, dann mit der kleinen Strickleiter da hoch. Ja, ja. Was ist hier eigentlich los? Oben fotografieren wir uns dann natürlich noch selber. Ja, auch bis jetzt haben wir ja eigentlich immer... Ach, jetzt hat sich einer schwer schweigende Mehrheit mit Unterstrich reingepackt. Ach, siehst du, jetzt geht's los. Jetzt fängt einer an zu trollen wohl oder was. Jetzt sind alle doppelt drin, ja, ja. Also, wenn einer anfängt zu trollen, lass er dich irritieren. Das ist. Was hältst du von der Idee, einen Verein oder eine andere Form von Ansprechpartnern zu gründen für die Cacher? Ja, geh weiter. Da brauche ich nichts mehr zu sagen. Das weiß wirklich jeder und ich möchte da nicht weiter beleidigt werden. Okay. Würdest du dich deren Regeln beugen? Ja, ganz bestimmt. Erklär jetzt mal, wo dein Name herkommt, weil ich hier mal eben... Ich bin noch nicht fertig. Bist du nur Numismatiker? Nee. Nachdem mir alles geklaut wurde, mehr oder weniger... ich sammle die Münzen, die mir Leute schenken, die mir was bedeuten in irgendeiner Form. Die finde ich gut und alles andere. Hier fliegen jetzt alle raus, ich weiß gar nicht. Ping, Timeout, Has Quit. Die fliegen hier gerade alle raus. Also irgendwas stimmt entweder mit dem Kanal nicht. Oder da trollt einer so richtig rum. Das kann ich im Moment nicht so genau beurteilen. Ja. Ich muss mal eben gucken. Ich muss erstmal hier. Oh. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Probleme, glaube ich. So, was mache ich jetzt? Es kamen keine Chats mehr und keine Aktualisierung. Schwarzwälder ist not online. Natürlich bin ich online. Jetzt ist der Jörg richtig gestresst. Ja, ich sehe Schweißperlen auf der Stirn. Erzähl mal was von deinem Namen so lange. Ich muss mal eben gucken, was er für ein Problem hat. Mein Name? Ja, wie der zustande kommt und jetzt wohl. Das kennst du doch. Ich habe einfach mir tatsächlich 2,5 Minuten Gedanken gemacht, was Ungewöhnliches zu finden. Bin dann irgendwo bei dem Namen gelandet, den die Mayas benutzen für ihre komplizierte Vorstellung der Hölle. Das ist jetzt aber ganz böse verallgemeinert, weil die Mayas haben irgendwie 7 Etagen in der Hölle und das geht da richtig ab. Also da ist richtig Party. Dagegen ist unsere normale Hölle stinklangweilig. Ja, und die normale Xibalba-Hölle war schon vergeben. Habe ich gedacht, okay, noch irgendwas mit Computer, eine 0 und ein 1 dahinter und dann war das fertig. Mir ist da nicht hinter? Mir ist da nicht hinter, nee. So also langweilig. Also die digitale Hölle sozusagen und daraus ist dann die Coin entstanden. Und wieso 0, 1? Achso, normal war schon vergeben, oder? Ja, 0 und 1. Und wie bist du zum Hobby gekommen? Mit dem Bus. Und heute mit dem Auto, ja. Nein, tatsächlich mit einem Auto. Ich habe das schon mal irgendwo aufgeschnappt, aber dann doch nicht so recht verfolgt. Und dann hat der Hebix 85 das auch mal aufgeschnappt. Und als ich den besucht habe in Belitz, da hat er gesagt, Mensch, du hast da so einen TomTom an der Scheibe, kann man damit auch sehen, bei welchen Koordinaten du dich gerade aufhältst. Ja, und dann sind wir bei dem Thema ein bisschen mehr eingestiegen und wir haben also damit zeitgleich angefangen. Und erst habe ich den ein bisschen abgehängt und den Spieß dreht er jetzt um, denn er ist seit ein paar Monaten jetzt in Rente. Ja. Und jetzt dauert das nicht mehr lange, denn hat er mich eingeholt. Jetzt hat er Zeit, ne? Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. So, ich muss mal eben zwischendurch, es scheint jetzt der Chat wieder zu funktionieren. Also mir ist nicht ganz klar, was er eben für ein Problem hatte, ob da jetzt einer rumgeafft hat oder was, ich habe keine Ahnung. Die Witzbeutel, die sich mit schweigender Mehrheit, Unterstrich und Ähnlichem anmelden, fliegen sofort raus. Das ist nur mal am Rande erwähnt, also den Affenkram mache ich gar jetzt mit. Was haben wir noch? Der Chat ist offensichtlich einmal ganz komplett abgebügelt, jetzt ist er wieder da. Die Standardfragen haben wir ja durch. Du hast ja noch zugeschrieben, Fallo egal, mit Messer auf Jugendliche los. Mensch, den Namen wollte ich nicht erwähnen. Und so. Das habe ich nur gelesen. Welchen Namen? Der los auf den Jugendlichen ist. bei einem unserer Gäste heute, der hat einen Cash gelegt. Ich muss mal eben ganz kurz gucken, weil der Chat eben ganz abgestürzt ist und das heute gerade unser technischer Test ist. Irgendwer schreibt schon wieder gleich, doch besser den alten Chat. Nee, der Groppi kann ich nicht so sagen. Also jetzt ist einmal irgendwie der Chat abgestürzt. Offensichtlich ist tatsächlich dieser Kanal eben abgebügelt. Die waren alle raus. Nehmen wir es mal so hin. Wenn das jetzt einmal im ganzen Podcast passiert, dann leben wir damit. Also das ist noch nichts. Genau, das Webinterface abgeraucht. Das denke ich auch mal eher. So wirkte das auch. Also von daher, vielleicht weil zu viele das benutzen. Keine Ahnung. Aber das wollen wir, wenn es geht, schon weiter benutzen. Also, nein, ich muss euch sagen, müsst ihr euch so ein bisschen mit abfinden, das wird unsere Richtung sein, dieser Chat. Da kann man sich jetzt wieder anmelden. Also, wie gesagt, wenn das öfter passiert, dann wäre es ein Grund, den nicht zu nehmen. Aber im Moment, ich finde, also, das, ich muss das einfach mal einschneiden. Das nervt natürlich die Konservenhörer wieder, aber es tut mir leid, heute, wie gesagt, müsst ihr leiden. Und wir machen das ja nicht aus Spaß, die Technik auszuprobieren, sondern... Ich wundere mich gar nicht, wieso ist ein Loch in meinem Snickers, das hat Heike reingetan, da war die Kerze drin, die für deinen Geburtstag übrigens, ne, Marco hatte Geburtstag. Welcher? Der Xival war aus der Hölle. Wo waren wir gerade? Achso, bei dem Chat. Und dieser IRC hat einfach den Vorteil, dass wirklich mit einfachsten Mitteln, also im Prinzip mit dem Taschenrechner fast benutzt werden kann. Und deswegen soll der auch so bleiben. Ja. Okay. Nein, Traveling Jack, du brauchst den Klienten ja auch nicht verwenden. Wenn das alle anderen machen, dann kannst du den Webchat weiter benutzen. Werd mal nicht so korinthenkackerig, so kenne ich dich gar nicht. So, wir waren wo? Wir waren dabei, den Geburtstag zu feiern. Der Podcast ist nämlich am 8. September ein ganzes Jahr geworden. Das hatte ich bekannt, haben wir ganz viele Gratulationen bekommen. Leider hat uns keiner was in die Packstation geschickt. Ich hätte ein paar Gummibärchen in einer wasserdichten Filmdose erwartet, aber nichts kam. Also war ein bisschen enttäuscht, aber naja, was soll man machen? Ich muss jetzt auch mal ein bisschen rumheulen. Ich möchte auch mal was testen oder ich will mal Taschenlampen kriegen oder so ein Scheiß. Ja, dann musst du bei den ganzen Gewinnspielen teilnehmen. Die ja. Genau, auf Twitter ordentlich immer raushauen. Ich finde den gut, ich finde das toll und ich habe den längsten. Ich habe ja mitgemacht. Das haben die nicht mal mit aufgenommen. Weißt du, bei Garmin, da muss man mal dazu sagen, bei Garmin kann man im Moment so eine komische Uhr mit GPS gewinnen. Keine Ahnung, was man damit machen soll, aber da siehst du doch nichts auf der kleinen Uhr. Hast du gesehen, so eine Armbanduhr mit GPS drauf? Ich glaube, du sollst auch gar nicht viel sehen. Die soll einfach nur aufzeichnen mit diesem GPS-Chip. Nee. Und zu Hause kannst du das dann sehen, wo du langgelaufen bist. Nee, du hast doch richtig so eine kleine Karte und sowas drauf. Also das ist wohl so richtig auch gedacht, dafür was zu machen. Und dann hatten sie rumgefragt, sagt uns, was ihr damit macht und dann nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Ja, geschrieben, bei eBay verkaufen. Und ich bin nicht beim Gewinnspiel dabei. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Also. Weiß ich auch nicht. Wie gesagt, Gewinnspiel machen wir nicht. Darauf braucht ihr nicht warten. So. Hey, dabei warst du jetzt einer der wenigen Ehrlichen. Ich muss nochmal dazu sagen, Rikscha Andy, ich konnte im Chat drüben nicht schreiben. Doch, das kannst du. Ganz unten in der Leiste kannst du was schreiben. Was war der beste Cache, den ihr bisher gemacht habt, fragt Bullenerde. Was ist denn bei dir? Das ist schwierig. Oh, der Beste ist gemein zu sagen. Also, ich weiß ja, was er hören will hier. Also mir fallen da gleich mehrere ein, die ich alle wirklich richtig gut finde. Einer davon ist ja von der Bullenherde, in der Tat. Nee, der hat mal guten gelegt. Ja. Aber ich komme gerade nicht drauf, wie der Hartwig noch hieß. Echt? Ich muss erstaunlicherweise sagen, Hartwig Sebastian gilt ja mal so als einer der Besten. Und damals gab es immer so die, jetzt bin ich schon wieder bei damals, aber sorry, es ist halt so, wenn man lange dabei ist. Damals gab es ja als größten Konkurrenten, also nicht Konkurrenten, aber als was man so gleich verglichen wurde, der Ostoroschno. Ich fand den Hartwig, wenn er komplett funktionierte, was eben selten der Fall war, ohne dass die Owner was dafür konnten, dann fand ich ihn auch besser, weil er eine Geschichte hatte. Den Ostoroschno fand ich härter, aber den Butcher fand ich besser, weil er einfach eine Story drin hatte. Aber der war eben nur gut, wenn er wirklich komplett funktionierte. Und bei vielen tat er das nicht. Und deswegen weiß ich, dass viele ihn nicht so mochten. Aber eben schwer zu sagen. Also nee, ist schon klar, dass es nicht nur von dir ist, Bullenerde. Aber das ist nun mal einer, der ganz vorne ist, ganz klar. Joffrey war auch dabei, ja. Der hat darüber erzählt. Nein, wir wissen, dass sie das zusammen gemacht hat, keine Frage. Fand ich schon mit einem der Besten, aber ganz ehrlich, ich fand die Bullenherde Caches, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, die da in der Umgebung waren, da waren noch zwei, drei Nachtcaches, die fand ich fast besser, weil die waren zwar nicht so lang, aber die waren runder, ich kann es gar nicht beschreiben, aber die waren auch nicht schlecht. Also bei Nachtcaches ist Bullenherde schon weit vorne, muss man mal klar sagen. Bei Tagcaches fand ich euren Lost Place da, ich weiß gar nicht, wie der hieß da, unten in das war die Klinik-Serie von genau, die Klinik-Serie fand ich echt richtig geil. Die, jetzt kann ich den eigenen Namen nicht mehr, was ist denn hier los? Chain Reaction 1 war noch ganz cool. Das war die LPC Cash-Kur. So, genau, so Cash-Kur, genau. Ja, was mir dann noch einfällt, ist ganz klar Hornesia. Da habe ich mit dem Hebix 85 einige nach und nach von zusammen gemacht. Bis heute keinen gemacht. Der hat schon wirklich schöne Ecken aufgetan und gut bedost. Gut, letztendlich hat er sich das an manchen Stellen eigentlich einfach gemacht, indem er nur mit Edding irgendwas hingeschrieben hat. Muss ja nichts machen. Aber trotzdem hat er das auch so super gemacht. Also da haben wir wirklich hier und da mal einen Tag verbracht und hatten wirklich Spaß. Ah, Ibia fand ich auch genial. Nothing But Stones, ja klar. Aber der ist so außen vor. Sowas macht man einmal im Leben, da ist der Cache eigentlich uninteressant. Ibia fand ich richtig geil, Lair of Cerberus auch, weil es der erste Fünfer für mich war. Das ist ja auch immer, ich finde, das kann man auch nicht am Cache festmachen. Das ist immer so ein Gesamterlebnis. Wie war die eigene Form? Mit wem war man da? Was hat man dabei erlebt? Lair of Cerberus kann ich mir vorstellen, dass viele den heute langweilig finden würden, weil er einfach nicht mehr up-to-date ist. Ich fand ihn damals genial. Ich habe jetzt hier diesen Nachtcache in der Klinik gemacht, wo man sich im Kalender eintragen muss. Wie hieß der? Von den Teddys. Ja. Ich weiß, ich komme jetzt rein auf den Namen. Jedenfalls richtig geiler Nachtcache. Gar keine Frage. Aber das ist genau der Punkt, wo ich sage, wir waren nach Station 11 keine Lust mehr. Das lag nicht am Cache, sondern für meinen Geschmack zu viel. Der hätte nach 8-9 Stationen spätestens aufhören müssen. Ansonsten, die Verstecke waren klasse, aber man musste überall zwei Sachen finden und dann, ich weiß gar nicht mehr, 16 Stationen und ich habe gemerkt, wir waren zu viert da drin und alle hatten so, nee, also jetzt reicht's auch und sind lieber noch einzeln ein bisschen durchgelaufen. Ja, das fällt mir auch gerade auf, 1 Stunde 20 Minuten ohne Gäste. Also, wobei ich da unsere Zuhörer noch mehr lob als mich, ihr hört euch den ganzen Quatsch schon 1 Stunde 20 Minuten an. Ich bezweifle auch mal, dass noch ein Gast kommt. Aber ein Lob an den Tarnkappenmodus unserer Gäste, der ist perfekt. Tarnkappenmodus? Tarnkappenmodus. Ja, unsere beiden Gäste. Ach so, ich dachte immer ein Hörer. Ja, Gäste bremsen, das stimmt. Ja, stimmt, wir sehen euch heute als Gäste, lieber Chat. Von daher passt das eigentlich, ne? Haben wir jetzt noch was, oder? Ja, ich muss dich ja noch ein bisschen fragen hier. Wie bist du jetzt überhaupt zum Hobby gekommen? Über Hebix. Ja. So kann man das sagen. Und wie lange bist du dabei? Bist du Jungspund irgendwie? Seit, oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt, 2007? Ja, Newbie. Glaube ich. Also. Ja, Neuling, ja. Was bist du denn für Beruf? Auch alles Mögliche. Ich kümmere mich im VW-Konzern mit diversen Untermarken um Gewährleistungen, um Ersatzteile, um Zubehör. Ja, so kann man das grob umreißen. Sag mal Bescheid, dass die Hotline nicht gut ist. Als ich aus Schweden Notruf angesetzt habe, war ewig besetzt bei VW. Wie viele Caches hast du gefunden und gelegt? Gefunden habe ich so um und bei 2070 irgendwo stehe ich gerade. Und gelegt? Weiß ich nicht, 50? Das ist eine ganze Menge. Das dauert so viel wie ich. Da muss ich wohl mal wieder. Ich wollte ja einlegen, aber sie ist alles besetzt. Du, in Buxtehude räume ich gerade auf. Meine Bootscaches, die räumt jetzt der Verläufer wahrscheinlich am Wochenende ab. Mhm. Nach Absprache, der macht die Abschlusstour. Der hat auch lange keinen mehr gelegt, ne? Weiß nicht, aber da werden jetzt gerade die Brücken frei. Oh, aber ich, Brücke. Ich lese gerade das nächste Projekt, auf das wir uns freuen. Auf was für ein Projekt? Meinst du jetzt, auf was wir machen wollen oder was wir legen wollen? Oh, lass uns nächstes Mal einen Podcast mit Gästen machen. Ich denke auch mal, das wäre mal was Neues. Das wäre mal ein Projekt. Was war dein erster gefundener Cache denn überhaupt? Das war die Zwergenrutsche in Buxtehude. Ernsthaft? Ja. Gibt es die noch? Ich glaube ja. Die war eigentlich ganz niedlich. Ja. Das war eine Regenrinne, die an einer Halle herunterging. Also nee, eigentlich war es sozusagen das Fallrohr, was aber spiralförmig war. Ja, genau. Und wirklich so aussieht, als könnten da Zwerge runterrutschen. Das war schon witzig gemacht. Das war schon ganz klasse, ja. Der war zu der Zeit auch sehr einfach, als ich den gefunden hatte. Da war es nämlich eine fast wasserdichte Filmdose am Ende der Rutsche. Irgendwann hat der Cache-Owner den dann wieder verbessert, was ich auch voll verstehen kann, der war wirklich zu einfach zu dem Zeitpunkt, als ich ihn gefunden hatte. Ja, musst du einfach nur untergreifen. Dann hat er so einen unechten Stein genommen, was man so als Schlüsselversteck nicht kaufen kann und hat ihn dann dort in die Steine neben der Halle gelegt und das war echt gemein, also ja, perfekte Tarnung. Da fällt mir gerade ein, hast du das alles aufgeschrieben? Für die Shownotes? Was meinen ersten Cache? Ja. Ich habe hier hingeschrieben, ersten Log-Eintrag. Weißt du, was mir gerade einfällt? Diesmal habe ich den, das ist der einzige Nachteil, ich kann diesen Chat nachträglich nicht durcharbeiten. Aber du kannst ihn noch jetzt kopieren und irgendwo abspeichern. Nee, ich habe ja zwischendurch schon mal Clear gehabt. Und einmal Absturz. Also vorher konnte ich bei 1000 Mikes immer alle Kommentare noch wochenlang später gucken und hätte daraus die Shownotes machen können, heute nicht. Also falls es diesmal keine Shownotes gibt, für nächstes Mal überlegen wir uns das. Aber wir haben bestimmt zuverlässige Zuhörer im IRC, die das gerade schon alle fleißig speichern und das kann ich doch verlangen, ey. Unseren ganzen Blödsinn dann jetzt bei Google Plus und Facebook und Twitter und so weiter posten. Ich sehe gerade, Bullenherde meinte, was wir als nächstes Projekt Cache-mäßig. Weil er sagt sowas wie Deutschland 24 Stunden oder sowas. Also das ist was, was ich nie machen würde. Nee. Das finde ich. Aber ein Projekt wäre absurd. Doch mal, wir lagern die Kommentare jetzt aus, sie sollen das twittern. Nee, das lass uns mal hier sagen. Aber nee, Traveling Jack, wir bleiben trotzdem wahrscheinlich bei IRC. Das hilft uns alles nichts. Weil, ja, wie gesagt, iPad und Mac-Besitzer haben sonst ein gewisses Problem mit dem Chatten. Aber wie gesagt, wir sind ja noch beim technischen Überlegen. Also so schlecht ist der. Ich finde diesen Chat IRC oder ich finde den IRC-Chat gar nicht so schlecht. Da würde ich auch die Live-Teilnehmer ruhig mal bitten, am Ende, weil jetzt zwischendurch kann ich das gar nicht aufnehmen, sondern wirklich am Ende mal ruhig diesmal zu kommentieren. Gar nicht lange, sondern einfach, wie ihr den IRC-Chat fandet. Ob der okay ist, ob das andere wirklich besser ist. Also, ich finde die nicht schlecht, aber wenn jetzt alle oder 90% mir sagen, nee, wir wollen das Alte wieder haben, ja, dann benutzen wir das Alte wieder. Also, da sind wir ein bisschen demokratisch, glaube ich, ne? Ja, die dürfen mal was sagen und wir entscheiden, das nennt sich Demokratie. Ja, das klingt gut. Also da, wie gesagt, da freuen wir uns über Rückmeldungen. Aber nicht jetzt während des Machens, sonst kommen wir völlig durcheinander. So. Ja, was haben wir noch? Nach Gewicht. Ach so, er wollte wissen, welche. Also sowas wie Deutschland in 24 Stunden würde ich, also nee, weiß ich nicht, habe ich, da habe ich überhaupt keinen Das geht an mir vorbei. Also das verurteile ich auch nicht im eigentlichen Sinne, aber an mir geht es echt vorbei. Das ist für mich kein Ansporn. Also, nee. Nee, mich selber interessiert es auch nicht so, aber ich fand es schon interessant, was für einen Aufriss zum einen die Owner dort gemacht haben, das alles erstmal in die Wege zu leiten. Und dass sich wirklich dann auch Leute die Mühe machen und das dann so lösen. Weil das geht ja wirklich 24 Stunden. Das ist ja nicht nur ein Name, der dann nachher ja, klar. in einer Stunde zu erledigen ist, sondern du musst ja echt sitzen und was tun. Also wenn ich so überlege, als nächstes wirklich Großes, was geplant ist. Oh Mensch. Aber jetzt hängt die Schokolade im Hals. Hätte ich nicht essen sollen. Was als nächstes geplant ist, ich mache mit Heike hauptsächlich Wandercaches. Aber jetzt eben, da ist keine große Planung nötig. Als nächstes geht es irgendwie im Oktober nochmal auf den Deister wieder. Da haben wir noch diesen 80 Kilometer oder 60 Kilometer Wandercache, den wir da in Stücken machen. Der ist echt toll. Also wir machen immer so 10, 15 Kilometer und fahren dann wieder irgendein Wochenende hin. Das ist echt gut. Und als nächstes ist die Seilbahn da unten. Ich weiß nicht, wie der Cache heißt, aber von JR849. Das wollen wir, also ich vermute mal, dass wir es nicht schaffen. Dann drehen wir halt um. Wenn ich das erste Zipfelchen Schnee sehe, drehe ich um. Aber probieren tun wir es. Ich habe das mir da auf Twitter so ein bisschen, ich habe es nachher abbestellt, war mir einfach zu, weiß ich auch nicht. Da sind ja welche hoch und haben das getwittert, während sie hoch sind. Mhm. Das, ja, ist nichts für mich. Also die haben das schon spannend gemacht, das ist keine Frage, das haben auch etliche verfolgt. Für mich ist das eigentlich, ich habe da keinen Bock drauf, das zu verfolgen, ich muss das selber ausprobieren. Und die sind da echt irgendwie durch Hüfte und Schnee hoch. Also mein Respekt, aber das würde ich nicht machen. Also dann breche ich ab und fahre nach Hause. Also weiß ich auch nicht, ist nicht so meins. Ich glaube, dann werde ich einfach zu alt langsam für Projekt Eck nächstes Jahr. Wie was mit dir? Willst du da hin? Was ist Projekt Eck? Hast du nicht gehört? Das ist das nächste offizielle Projekt, also Project in Koblenz, irgendwie oben da auf diesem Felsen, wo du dann runter guckst. Also, das klingt nach wirklich was richtig Schönem und Guten, das muss man mal ganz klar sagen. Wahrscheinlich nicht. Ja, so geht's mir auch. Also ich habe da ganz gegen, ich wäre auch tatsächlich gerne hin, aber mir passt es zeitmäßig einfach nicht. Ich muss, Heike studiert ja jetzt noch anderthalb Jahre und solange die studiert, müssen wir uns in ihre komischen Ferien halten und die liegen nicht da. Also von daher, tja, leider. Hey, irgendwie bin ich auch gerade nicht mehr so hinterher mit den Sachen. War zum Beispiel mit dem Töchterchen 2,5 Tage an der Nordsee. Hm. Also noch nördlicher, als ich hier sowieso wohne. Und ich habe tatsächlich nicht einen einzigen Cache gemacht, obwohl ich meinen GPS mit hatte, mit einem Pocket Query von dem Ort. Und mit dem Handy hätte ich ja notfalls auch noch cachen können oder so. Und ich habe tatsächlich gar keinen besucht. Ja, kann ich sogar verstehen. Also wir haben auch im Urlaub echt viele ausgelassen mittlerweile. Weil es lag halt keiner am Watt, ne? Weil wir waren entweder im Watt unterwegs, richtig Watt wandern, fand die kurze Klasse da. Ja, klar. Barfuß mit kalten Füßen dann durchs Watt zu latschen. Ja, klar. Ja, oder wir haben halt irgendwelche Spielchen mitgemacht, wie die Seehundstation da zu besuchen oder sowas, was man eben mit den Kindern dann da vor Ort macht. Aber cachen? Nö. Nee, kann ich echt nachvollziehen. Das geht mir aber so auch schon. Wie gesagt, im Urlaub haben wir echt wenig gemacht in Skandinavien, weil, sorry, aber die sind echt langweilig da. Also da liegen wirklich irgendwie Dosen hinterm Stein. Also, boah, da fragt auch vorhin einer nach Powertrails. Mich stören sie letztendlich nicht. Ich habe ab und zu, ich habe glaube ich zweimal ausprobiert oder drei. Das hat für mich nichts mit Cachen zu tun. Das mache ich freitags, wo ich Cachen so als Sporttag sehe. Wo mir die Dosen egal sind, Hauptsache Strecke. Dort mache ich dann auch mal einen Powertrail, wenn einer vor der Tür liegt. Aber dafür fahre ich keinen Meter weiter als nötig. Weiß ich nicht. Das ist so. Allein das Loggen geht mir auf den Sack, muss ich ehrlich gestehen. Also 40 Logs an einem Tag zu schreiben, habe ich keinen Bock. Du hast da deinen Logautomaten. Ja, selbst damit nicht. Du musst ja trotzdem alles anklicken. Oh. Wenn es ja wenigstens ganz automatisch gehen würde, wird ja noch gehen, aber nee. Also eine Dose mit. Das Suchen macht auch keinen Spaß. Ich habe ja diesen Ratze. Ja, wieso brauchst du nicht suchen? Das meine ich ja. Also dieser Ratze Town 1 bis 127 oder was das sind. Der ist gar nicht schlecht. Der ist sogar naturgeeignet. Das muss man ganz klar sagen, weil da stehen die Dinger echt lose hinterm Baum rum. Aber da macht ja nicht mal mit dem Fahrrad Spaß, wenn er alle 170 Meter anhalten muss. Da tut dir nachher der Arsch weh von anderen aufsteigen. Nee, ist nicht mein. Oh, die ersten verlassen uns, siehst du? Die schlafen uns unter den Füßen weg. Unter den Händen. Ich glaube, wir gehen die Fragebogen jetzt hier auch nochmal durch bei dir. Finde ich gut. Ja, ne? Ich glaube, Außerdem müssen wir mal unter die 2 Stunden kommen. Ich wollte ja sagen, die verziehen sich auch schon alle. Spät und langer Tag, kann ich auch gut verstehen. So spannend war es heute auch nicht. Ja, tut uns echt leid. Stimmt, wir haben 1:19 hier auf dem Ding stehen. Also wir sind echt 1,5 Stunden durch. Ja, aber guck mal, jetzt aber einer nach dem anderen. Jetzt verlassen sie uns alle. Siehst du, das ist so ein, deutet uns an, dass es jetzt reicht. Ja, ich hoffe, nächstes Mal wird es besser. Tut uns echt, doch, tut uns aber leid, falls irgendwie doof ist. Also ich bin auch ein bisschen stinkig. Ich bin mal gespannt, was sie dazu sagen. Die hätten ja wenigstens anrufen können. Die haben unsere Nummer nicht, ne? Und wenn sie gemailt hätten, aber so gar nichts. Also, ich glaube, sie hat ein iPhone. Sie hätte ja zumindest mir eine E-Mail schreiben können. Die hätte ich dann hier gesehen. Jetzt 9:45 und die haben nicht dran gedacht. Oder die sind noch am Bumsen und werden nicht fertig geworden. Ich habe keine Ahnung. Also, was, du meinst, sie hat einen Unfall mit dem Auto oder was? Keine Ahnung. Das kann natürlich auch sein. Das wäre eine Entschuldigung, ja. Nee, wegen Bums gebaut. Das wäre auch die einzige Entschuldigung. Also geht mal davon aus, die Gäste kommen nicht nochmal. Wir werden uns viele andere suchen. Ja, aber stark, dass die Leute, die jetzt immer noch live zuhören und da chatten und kommentieren und so weiter, dass die so lange durchgehalten haben. Ja. Alle Achtung bei dem Blödsinn, den wir heute verzapft haben. Ja, ganz klar. Und es sind echt viele. Ich gucke mir das im Chat gerade an. Das ist der Vorteil an diesem Chat, dass wir selber auch mal sehen können, wie viele eigentlich so da sind. Ich wusste gar nicht, dass immer so viele beim Chat dabei sind. Vielen Dank, denn ohne eure Unterstützung hätte es heute gar nicht funktioniert. Das ist einfach so. Punkt. Ja. Ich stehe auf Blödsinn. Ja, das weiß ich. Mein lieber Traveling. Das ist mir nicht unbekannt. Ja, ich denke, dann sind wir durch. Wir haben auch gerade wieder die Connection verloren. Der Chat ist wieder zusammengebrochen. Ich bin noch nicht ganz davon überzeugt. Wir müssen noch mal gucken, ob das iPad nicht irgendwie fähig ist, doch mit unserem Standard-Chat zurechtzukommen. Also wenn das jetzt schon das zweite Mal abstürzt, stört mich das doch auch ein bisschen. Wer von uns ist denn hier Programmierer und zimmert mal eben schnell irgendeine App, mit der man das dann machen kann? iPad, ne? Ich hatte dem Vielweib ja was empfohlen, was sie sich angucken soll, aber es funktionierte wohl nicht. Also ich werde, glaube ich, mal, liebes Vielweib, wir werden mal, glaube ich, per E-Mail uns austauschen müssen und versuchen müssen, dein iPad irgendwie dazu zu bekommen, dass es auch Flash kann. Das ist, glaube ich, einfacher. Also wie gesagt, aber schreibt mal alle eure Kommentare, dass wir wissen, was ihr davon haltet. Und das schaffst du, dass das iPad Flash kann, ne? Ja, doch, da gibt es, glaube ich, so komische Möglichkeiten. Du musst dann über eine Webseite gehen und dann wird das da berechnet und so. Also es gibt da irgendwas. Also der Chat macht mich jetzt nicht glücklich. Das ist mir jetzt auch gerade das zweite Mal. Nee, jetzt ist er doch wieder da noch angeblich. Also überzeugt mich noch nicht völlig. Vielleicht testen wir es noch zweites. Er ist ja scheinbar einmal für alle abgerauscht, ne? Wie das aussah. Ja. Ganz offensichtlich. Das ist dann natürlich nicht so optimal. Für alle, die den Web-Client benutzen. Wenn du jetzt einen normalen Client benutzt, ist die Frage, ob er da auch abgerauscht ist. Ich hatte das Gefühl, dass nur die Oberfläche abgerauscht ist, nicht der Kanal. Das heißt, hättest du jetzt einen eigenen Client benutzt. Jetzt werden wir aber sehr technisch, das können wir gleich hier klären. Ja, hast noch. Du lässt nächstes Mal das IRC auf dem eigenen Server laufen. Ja, genau. Wir bauen den Keller weiter aus, hier kommt ein 19-Zoll-Schrank rein. Nee, ich glaube, wir sind durch, oder hast du? Das wäre doch hier noch, ja. Wir driften ab. Du darfst jetzt noch mal grüßen. Ich darf noch mal grüßen? Ja, du darfst noch mal grüßen. Dann grüße ich meine Mutti. Jetzt wird's echt abgefahren. Nee, lass uns Feierabend machen. Gute Nacht, Leute. Genau. Bis zum nächsten Mal. Jetzt spiele ich noch mal unser Logo und dann ist Ende. Ja. Mir fällt gerade auf, wenn ich den Ton jetzt anmache. Dann müssen wir einen Videopodcast machen, wenn du jetzt unser Logo spielen zu willst. Blöd zum Abspielen, ey. Das war's. Ja. Also ehrlich, ich fasse es nicht, da kommen die nicht. Also das finde ich aber schon. Das ist schon eine Nummer. Da war aber auch kein neuer Termin bin. Ach so, nimmt noch auf. Das schneide ich raus. Nö, das lasse ich drin. Wenn die nicht wirklich eine super gute Entschuldigung haben,